Бах – явление огромного культурно-исторического масштаба. Говоря о Бахе, я имею в виду не только его личность и его творческое наследие, но и то влияние, которое он оказал на все последующее развитие классической музыки. Трудно назвать истинного музыканта, который бы не любил Баха, не учился бы у него. So begann vor 75 Jahren, am 29. Juli 1950, Dmitri Schostakowitsch seinen Leipziger Vortrag zur kulturhistorischen Bedeutung Johann Sebastian Bachs. Zur Überraschung vieler war der in seiner Heimat mit Auftrittsverbot belegte russische Komponist als prominentester Gast einer sowjetischen Delegation zum Bachfest nach Leipzig gekommen. Seine Rede, aber auch sein nachfolgender Auftritt als Pianist im Rahmen eines Konzertes sowjetischer Künstler ist in der Radioaufnahme durch den Mitteldeutschen Rundfunk dokumentiert. Wir stellen sie heute in Ausschnitten vor und dazu begrüßt sie Bernd Haider. Das Bachfest in Leipzig, der Stadt, in der Johann Sebastian Bach von 1723 bis 1750 als Thomaskantor und Musikdirektor wirkte, zählt inzwischen zu den renommiertesten und bestbesuchten Veranstaltungen im internationalen Festivalkalender. Es kann auf eine gut 120-jährige Geschichte zurückblicken. Die Auflage vom 26. bis zum 30. Juli 1950, rund um den 200. Todestag des Komponisten, war allerdings in mehrfacher Hinsicht besonders. Es war das erste Bachfest nach dem Zweiten Weltkrieg. Maßgeblich geprägt wurde es vom Bestreben der erst 8 Monate zuvor gegründeten Deutschen Demokratischen Republik, sich als international agierender Staat darzustellen, der sich auch in seiner Kulturpolitik dem Weltfrieden verpflichtet sah. Waren die Leipziger Bachfeste bislang durch die 50 Jahre zuvor gegründete Neue Bachgesellschaft organisiert worden, hatte jetzt ein eigens eingerichteter Deutscher Bachausschuss die Festplanung übernommen. Auch wenn nominell der Leipziger Thomaskantor Günter Ramin darin den Vorsitz übernahm, war das Gremium vorwiegend mit Funktionären der Staatspartei SED besetzt. In der monumentalen Festveranstaltung am 29. Juli im Leipziger Schauspielhaus spiegelte sich die ideologische Aufladung des Musikfestes deutlich wider. Den Auftritten der sowjetischen Bach-Interpretinnen und Interpreten gingen nahezu 2 Stunden mit politischen und musikhistorischen Redebeiträgen voraus. Zur Eröffnung gab es aber doch erst einmal Musik von Bach. Die Ouvertüre aus seiner 3. Orchestersuite. Deren langsame Einleitung lieferte dem Sprecher des Mitteldeutschen Rundfunks den willkommenen Hintergrund, um das Publikum in pathetisch skandierendem Ton auf den staatstragenden Charakter der Veranstaltung einzustimmen. Die Welt ehrt Bach. Die feiern zu seinem Gedenken hier in Bachs Stadt Leipzig waren vom ersten Tage an nicht nur ein Anliegen des deutschen Volkes. Namhafte Musiker und Gelehrte aus anderen Ländern, besonders zahlreich aus der Sowjetunion, weilen als Gäste in Leipzig und haben durch ihre künstlerischen Darbietungen und ihre Beiträge zur Diskussion die festlichen Tage bereichert. Der heutige Vormittag ist nun ganz den ausländischen Gästen gewidmet. Einige von ihnen werden das Wort ergreifen, hier im Leipziger Schauspielhaus, nachdem die Ouvertüre aus der 3. Suite für Orchester von Johann Sebastian Bach, gespielt vom Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks unter Generalmusikdirektor Gerhard Pflüger, verklungen sein wird. Etwa 2 Stunden sollten danach vergehen, bis die Zuhörenden in den Genuss von weiterer Musik kamen. Denn erst einmal traten der sächsische Ministerpräsident Max Seidewitz, dann Dmitri Schostakowitsch und seine deutsche Übersetzerin ans Rednerpult. Es folgten die polnische Musikwissenschaftlerin Sofia Lissa sowie 7 weitere Gäste aus Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Tschechoslowakischen Republik, aus Ungarn, Rumänien, den Niederlanden und Schweden. Tenor ihrer Vorträge war die Volksverbundenheit Johann Sebastian Bachs und die humanistisch motivierte Fortschrittlichkeit seiner Musik zu betonen. So verlangte es die marxistische Geschichtsschreibung. Die Tonbandaufnahme der Radioübertragung, die sich im Deutschen Rundfunkarchiv erhalten hat, dokumentiert das komplette Programm mit allen Reden und dem anschließenden Konzert sowjetischer Künstler. Nicht alles lief damals bei der Aufnahme glatt. Gelegentlich beeinträchtigen Übersteuerungen, Pegel- und Frequenzschwankungen die Tonqualität. Das betrifft vor allem die kammermusikalischen Darbietungen. Da hatte das Technikteam offenbar die Klangintensität der Instrumente bei den Auftritten der Pianistin Maria Judina und des Cellisten Mstislav Rostropowitsch unterschätzt. Aus diesem Grund verzichten wir jetzt auf eine Wiedergabe der solistischen Klavierwerke, einer Toccata, vier Präludien und Fugen und einer Sarabande von Bach. Rostropowitsch, damals mit 23 Jahren noch ein Nachwuchskünstler, spielte Bachs Suite C-Moll für Violoncello Solo. Besonders hob er dabei den Lamento-Charakter des vierten Satzes heraus. Die Taktschwerpunkte dieser Sarabande scheinen hier geradezu aufgelöst zugunsten einer endlos klagenden Melodielinie. Umso ungestümer gestaltet Rostropowitsch die abschließende Jig. Stislav Rostropowitsch mit zwei Sätzen aus der 5. Suite für Violoncello Solo von Johann Sebastian Bach beim Konzert sowjetischer Künstler im Juli 1950 in Leipzig. Schon im März des Jahres hatte der Bach-Ausschuss über die Berliner Botschaft eine allgemeine Einladung an musikalische Gäste aus der Sowjetunion ausgesprochen und dabei neben den Konzertprogrammen auch die weiteren Veranstaltungen des Bachfestes erwähnt. Dazu gehörte traditionell eine musikwissenschaftliche Fachtagung. Ein Novum bildete dagegen der Nachwuchswettbewerb in den Fächern Gesang, Violine, Klavier, Cembalo und Orgel. Es gibt diesen Bach-Wettbewerb Leipzig bis heute und er genießt längst international die höchste Reputation. Fast 4 Monate musste der Festausschuss damals auf eine Antwort aus Moskau warten. Erst am 13. Juli und damit keine 2 Wochen vor Beginn des Bachfestes traf die Liste der sowjetischen Delegation mit 23 Namen ein. Und nur 3 bzw. 5 Tage darauf kamen auch schon die betreffenden Musikwissenschaftler, Musikerinnen und Musiker mit 2 Flügen in Berlin an. Das Leipziger Konzert sowjetischer Künstler stellt sich vor diesem Hintergrund als das Ergebnis hastiger Umplanungen der Bachfestorganisatoren dar. Mit dem Geiger Michael Weimann, der wie Rostropowitsch erst 23 Jahre alt war, trat darin dann auch einer der frisch gekürten Leipziger Bach-Preisträger auf. Begleitet vom Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks spielte er Bachs Konzert E-Dur für Violine, Streicher und Basso Continuo. Jetzt dirigierte Karl Eliasberg das Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks, ein weiteres Mitglied der sowjetischen Delegation. Weimanns Interpretation berührt vor allem mit ihrem zerbrechlich zarten Violinton im langsamen Mittelsatz. Thank you. der Geiger Michael Weimann und das Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Adagio aus dem Violinkonzert E-Dur von Johann Sebastian Bach. Die Leitung hatte Karl Iliasberg. Der Name des 1907 geborenen Dirigenten verbindet sich heute vor allem mit der Leningrader Erstaufführung der 7. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch im August 1942 während der Blockade der Stadt durch deutsche Truppen. Schostakowitsch hatte das Werk allgemein dem sowjetischen Kampf gegen den Faschismus und speziell seiner Heimatstadt Leningrad gewidmet. Die auch im Rundfunk übertragene Aufführung mit den stark dezimierten Kräften des Leningrader Radiosinfonieorchesters hatte damals der sowjetische Machthaber Josef Stalin persönlich angeordnet. Dass Iliasberg 1950 zur sowjetischen Delegation in Leipzig gehörte, mochte ebenfalls auf einen Wunsch Stalins zurückgehen, der immer wieder ein sicheres Gespür für propagandistisch wirkungsvolle Entscheidungen bewies. Und das dürfte ebenfalls die Aufnahme Schostakowitschs in den Leipziger Reisekader erklären. Dessen Kompositionen waren im Februar 1948 vom Zentralkomitee der KPdSU als formalistische, dem Volksempfinden fremde Musik verurteilt worden und durften nicht mehr aufgeführt werden. Schostakowitsch hatte sein Rektorenamt am Moskauer Konservatorium aufgeben müssen und war mit einem Lehrverbot belegt. In Leipzig hingegen trat er als Juror im Klavierwettbewerb, als Redner und Interpret auf. Außerdem wurde in einem Sinfoniekonzert des Mitteldeutschen Rundfunks am 27. Juli in Anwesenheit des Komponisten seine erste Sinfonie aus dem Jahr 1925 gespielt. Dieses Konzert besuchte Louis Fürnberg, Botschaftsrat der Tschechoslowakei in der DDR. Als Jude und Kommunist hatte er zu den Verfolgten des NS-Regimes gehört. Ich saß vor Schostakowitsch und betrachtete sein Gesicht, während man seine erste Sinfonie spielte. Er saß da, jung und mager und klein, mit der großen Hornbrille und dem kurzgeschorenen Haar und trug einen blauen Anzug und hatte nervöse Finger. Und in seinem Gesicht war ein unvergleichlicher Aufruhr, ein Drama der Nervosität und der Aufregung, wie ich es noch an keinem Künstler sah. Der Schweiß stand ihm auf seiner Stirn, hinter der die große Gnade wohnt. Er langte immer wieder in die Tasche, um sein weißes Schnupftuch herauszuholen und sich den Schweiß zu wischen. Dass sich der in seiner Heimat verfemte Komponist trotz der Ehrenrolle, die man ihm in Leipzig zugewiesen hatte, unsicher und unwohl fühlte, ist nur allzu verständlich. Nervös machte ihn vermutlich auch die Aufgabe, in seinem Vortrag am 29. Juli ideologiekonform die musikgeschichtliche Rolle Bachs zu beschreiben. Man darf davon ausgehen, dass Schostakowitschs Redebeitrag vorab die politische Zensur durchlaufen hatte. Für die deutsche Übersetzung, die gleich im Anschluss an seine auf Russisch gehaltene Rede verlesen wurde, hatte er sein Skript ohnehin im Vorfeld einreichen müssen. Auf dem Podium stand er dann aber doch mit dem Selbstbewusstsein des bühnenerprobten Künstlers und sprach mit großer Emphase. Я хотел бы сегодня передать от лица советских музыкантов горячий братский привет всем честным и прогрессивным деятелям немецкой музыкальной культуры, верным наследникам великого Баха. Пусть живет в веках, неся радость и свет культурному человечеству гениальное наследие Иоганна Себастьяна Баха, славного сына германского народа. Пусть крепнут и развиваются прогрессивные силы музыкального искусства во всем мире. Ich möchte heute im Namen der sowjetischen Musiker unseren warmen, brüderlichen Gruß allen ehrlichen und fortschrittlichen Schaffenden der deutschen Musikkultur, den treuen Erben des großen Bachs, zum Ausdruck bringen. Es möge in Jahrhunderten das geniale Erbe Bachs lebendig sein, des ruhmvollen Sohnes des deutschen Volkes. Es mögen die fortschrittlichen Kräfte der Musikkunst in der ganzen Welt erstarken und sich entwickeln zur Abwehr der Feinde der Menschheit und zur Freude der Menschen der Arbeit, welche in der ganzen Welt für den Frieden und eine schöne Zukunft der Menschheit kämpfen. In das Bild eines im marxistischen Sinne fortschrittlichen Komponisten ließen sich allerdings die liturgischen Werke des tiefreligiösen Kirchenmusikers Bach nicht so recht einfügen. Hier jedoch finden sich die großen anspruchsvollen Partien für ambitionierte Sängerinnen und Sänger. Sara Doluchanova hatte da für ihren Auftritt im Konzert sowjetischer Künstler aber einen Ausweg gefunden. Denn eindeutig geistlich zu verstehen war der Text der Arie nicht, die sie aus dem Weihnachtsoratorium ausgewählt hatte, die wiegenliedartige Pastorale »Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh«. Recht nahe am deutschen Original blieb die russische Gesangsfassung, in der die damals 32-jährige Altistin diese Arie vortrug. »Schlafe, mein Liebster, finde Ruhe. Der Tag wird bald kommen und mit ihm die Zeit der Prüfungen. Schlafe friedlich, dein Tag liegt vor dir, unsere Freude, unser Jubel.« Hier ist als Ausschnitt aus dieser Arie der Da Capo-Teil. Unüberhörbar summt da streckenweise jemand in Mikrofonnähe die Melodie mit. Diese unerwünschte Zusatzstimme verschwindet dankenswerterweise weitgehend hinter der nicht nur technisch souveränen, sondern auch sehr geschmackvollen und innigen Gestaltung der Sängerin. Thank you. Sara Doluchanova mit der Altarie aus dem zweiten Teil von Bachs Weihnachtsoratorium in einer russischen Textfassung. Für Louis Fürnberg wurde das Konzert sowjetischer Künstler durch diese Interpretation zu einer Offenbarung, aber ebenso durch den anschließenden Auftritt Schostakowitschs und seiner beiden Pianistenkollegen Pavel Serebriakow und Isai Braudo in Bachs D-Moll-Konzert für drei Klaviere. Wir saßen, wenige, in dem kleinen Saal des Leipziger Schauspielhauses. Und da sang uns eine Frau, und sie heißt Sara Doluchanova. Schlafe, mein Liebster, genieße die Ruhe aus dem Weihnachtsoratorium. Ach, unsagbar herrlich sang sie, und so zärtlich und mütterlich und so fröhlich. Und da taute alles in mir, was noch Eis war. Und dann spielten drei Klaviere das Bachsche Konzert. Und das war die Viertelstunde, die Dank war. Ganz Dank für ein gewaltiges Leben. Ganz Gruß an die herrliche Schale, die überfloss und aus der das Herrliche stieg, die ewige Fontäne. In der Rundfunkaufnahme sind die Oberstimmen im Klangbild deutlich bevorzugt. Es dominieren der Diskant des ersten Klaviers und die Violinen. Dadurch ist das superbe, elegant leichte Spiel von Schostakowitsch besonders schön nachzuverfolgen. In den Soloabschnitten für das zweite und das dritte Klavier im abschließenden Allegro-Satz kommt aber auch die exquisite Tastenkunst von Serebriakow und Braudo zur Geltung. Und von den klappernden Satzanfängen abgesehen, überzeugt auch das Ensemblespiel im wechselnden Gegen- und Miteinander der drei Tasteninstrumente und des Orchesters. Der lyrische Siciliano-Satz, mit dem der folgende Konzertausschnitt beginnt, stellte damit den vielen Unisono-Führungen zwischen den Oberstimmen besondere Anforderungen an die Präzision aller Beteiligten. Im Nachgang des Bachfestes komponierte Schostakowitsch übrigens für Tatjana Nikolajewa, die Gewinnerin des Leipziger Wettbewerbs im Fachklavier, seine 24 Präludien und Fugen, Opus 87, in Anlehnung an Bachs wohltemperiertes Klavier. Thank you. Das waren der Siciliano-Mittelsatz und das Allegro-Finale aus Johann Sebastian Bachs Konzert D-Moll für drei Klaviere und Streicher, interpretiert von Dmitri Schostakowitsch, Pavel Zerebryakow und Isai Braudo als Solisten und dem Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks unter der Leitung von Karl Iliasberg. Diese Interpretation stand am Ende des Konzertes sowjetischer Künstler am 29. Juli 1950 beim Bachfest Leipzig.